Abschnitt 7 aus Horacker von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel. Zum zweiten Mal im Leben führte die Frau Pastorin Winkler ihr Lottchen ins Waschhaus zu einer gründlichen Reinigung vom Staub der Pfade dieser Welt. Doch diesmal besorgte sie das Geschäft mit Kamm und grüner Seife nicht selber, sondern reichte Kamm und Seife nur in die Tür, denn jetzt war das Mädchen groß genug dazu. Aber persönlich zugreifen steckte sie die in solcher absonderlichen Weise Heimgekehrte in ein abgelegtes Kleid, welches auch nicht auf diesen Zweck gewartet hatte, und während alledem war der gute Krishan endlich zu seinem kalten Kaffee in der Laube an der Hecke seines Gartens gekommen. Dass er kalt rauche, konnte man gleichfalls nicht mehr sagen, denn er blies tüchtige Dampfwolken in den Spätnachmittag und unter das Mückengesindel des Sommertages. Sowohl Vossens Luise wie Vossens Homer hatte er ruhig droben in seiner Stube im Bücherbrett belassen. Er bedurfte keineswegs mehr einer literarischen Stütze für die vorbeischreitende Stunde. Die Sonne Homers lag ihm warm und gütig auf dem wackern, würdigen Graukopf, und das ist gerade das Wahre, dass es einem in solchem Moment gänzlich gleichgültig lässt, auf wie viele Jonia vor so langen Jahren die Sonne auch schien. »Ah«, seufzte der Pfarrherr von Gransewinkel, blies eine neue Wolke von sich und einen langen Atemzug derselben nach und legte die Hand auf die Zeitung von gestern, die ebenfalls auf dem Tische vorhanden war. Die Sonne Homers schien auch auf die Luxemburger Frage, doch nicht weniger auf die Frau Biller, die in diesem Augenblick den Gartengang entlang zwischen den Buchsbaumeinfassungen vom Hause herschritt, und der Pastor legte die Zeitung von gestern wieder hin. Sie, die Gattin, trat in die Laube, ließ sich auf die grüne Bank sinken, legte die Hände matt in den Schoß und seufzte: »So.« »Hm«, erwiderte der Pfarrherr. Nach einer geraumen Pause fuhr die Pastorin fort. Sie war sehr hungrig, das arme Geschöpf, jetzt liegt wie in Betäubung und schläft. Es ist uns unter den Händen eingeschlafen, mir und der Minna. Es ist nur ein Glück bei allem, dass wir ihr glauben können. Ja, ich glaube, dass sie uns nichts vorgelogen hat. Was glaubst du, Christian?« »Ich glaube, dir meine Ansicht bereits droben auf meiner Stube mitgeteilt zu haben, Beste. Ich glaube auch. Ich glaubte es Gottlob vom ersten Wort des Kindes an.« »Hm«, sagte jetzt Frau Biller, dann aber richtete sie sich unter einem neuen, tiefen Seufzer auf, griff nach ihrem Strickzeug und sprach: »Ja, wir sind doch im Grunde gute Leute, wie auch das Dorf darüber denken mag. Weißt du, Alter, uns fehlt nur eines, nämlich, ich müsste dir manchmal meine Brille und du mir die deinige leihen können.« »Tun wir denn dieses nicht jeglichen Tag?« erlaubte sich der alte Herr zu fragen. Doch die Gattin schüttelte den Kopf und versetzte: »Lange nicht genug.« Und es entstand wiederum eine Pause, während welcher die Frau Pastorin ihre Stricknadeln in Ordnung brachte und Krishan Winkler die Luxemburger Frage von neuem aufnahm. Nach 5 weiteren Minuten legte der Pastor die Zeitung von neuem hin. »Biller?« »Was denn, lieber Alter?« »Ich werde dir das Resultat eines langen, wiederholten, reiflichen Nachdenkens vorlegen. Manches, vieles, sehr vieles würde uns in diesem Leben und hier in Gansewinkel nicht passiert sein, wenn uns nicht der Höchste in seiner Weisheit das Glück versagt hätte, eigene Kinder zu haben.« »Ach, du himmlischer Vater«, stammelte die Frau Biller Winkler, doch der Gatte fuhr fort, ohne sich durch den Ausruf stören zu lassen. »Eigene Kinder, liebes Weib, wir sind eben eine Abnormität unter der Amtsbruderschaft. Wir haben Zeit, Muße, wie du es nennen willst, für alles. Wir sind leider Gottes ja immer nur uns selbst die Nächsten gewesen, und so haben wir uns nie anders helfen können, als uns des Fernern anzunehmen. Es ist etwas an dem Zölibat, Biller. Die lutherische geistliche Frau faltete die Hände über ihrem Strickstrumpf. Gregor der Siebente war nicht nur ein frommer, sondern auch ein kluger Mann, Billa. Er wusste, der Menschen Schwächen zu taxieren. Wir, du und ich als kinderlose Eheleute, wir leben wenigstens in einem halben Zölibat und so ist es umso mehr unsere christliche Pflicht und Schuldigkeit, uns mit ganzer Seele den Aufgaben zu widmen, für die uns die Vorsehung besonders geeignet gefunden hat. Die Ratschlüsse des Schöpfers sind wunderbar und die Wege, die er uns zur Selbstbefriedigung führt, verschieden. Die Gattin hatte ihr Strickzeug vom Schoß über den Tisch gleiten lassen, legte beide Hände auf den Tisch und sah ihn, den Gatten, an, wie sie ihn nur einmal im Leben angesehen hatte, nämlich am 10. Sonntage nach Trinitatis im Jahre nach Christi Geburt 1856 von ihrem Kirchenstuhl aus, als er mitten in seiner Predigt innehielt und statt des Sacktuchs eine ihrer weißen Nachthauben hervorzog, um sich damit die Stirn zu trocknen. »Krishan, ich sage Billa die Vorsehung. Und ich sitze hier starr und sage nur, mach's mit dem Dr. Luther ab, was du eben vom Papst und dem Zölibat gesprochen hast. Was das Konsistorium dazu sagen würde, musst du selber am besten wissen. Was aber die Vorsehung angeht, so sollst du ganz und gar recht haben, Winkler, sobald ich ganz genau weiß, dass sie bei dem, was sich zuträgt, auch mal einen persönlich im Auge hat und nicht immer einzig und allein das ganze Dorf. Billa, aber Billa? Der Herr Doktor Neubauer stimmte für das ganze Dorf. Ich habe es wohl gehört, da ich ab und zu ging, als er neulich mit Freund Eckerbusch hier war. Ihr hieltet ihm natürlich das Widerspiel, aber es schien mir doch, wenn du es mir nicht übel nehmen willst, Alterchen, als wenn er euch alle beide ganz gehörig unterkriegte. Du gabest zuerst den Streit auf und gingest hin, um persönlich nach der Bohle zu sehen, und so weiß ich nicht, wie der Konrektor mit dem Herrn Oberlehrer fertig geworden ist und was sie ausgemacht haben über die Vorsehung, während ich Zucker schlug und du dich im Keller aufhieltest. Der Pastor von Ganswinkel nahm die Luxemburger Frage vor die Nase und murmelte etwas von »einem oder einer einen Floh ins Ohr setzen«. »Ja, murmelte nur«, rief die Gattin, »und wer weiß, was nun noch alles in der Gartenlaube an der Hecke des Ganswinkler Pfarrgartens verhandelt worden wäre, wenn nicht ein am heitern Sommernachmittagshimmel emporsteigendes neues Phänomen sowohl Philemon wie Bauzis von neuem ganz und gar von den Füßen gehoben hätte. Dieses Phänomen trug einen langen, schwarzen Schulmeisterrock, einen breitkrempigen Strohhut und eine Brille in Horneinfassung. So kam es den Feldweg vom Walde her, und zwar eilig. Im Laufen trocknete es sich den Schweiß ab und schickte zu gleicher Zeit mit dem Taschentuch höchst aufgeregte Zeichen der Laube zu. »Ist denn das nicht Eckerbusch?« fragte die Frau Pastorin. Und Christian Winkler aufspringend und über seine Hecke schauend, rief, »Freilich ist er es, und zwar im Hundetrab, nein, im vollständigen Galopp. Billa, da ist noch etwas vorgefallen. Wie rennt der Alte? Was winkt er denn? So sieh doch nur seine Hampelmännereien, Frau. Das ist ja ein wahres Glück, dass er seiner Sekunda nicht so als galoppierende Windmühle ins Auge und unter den Bleistift fällt.« Das geistliche Ehepaar winkte nun gleichfalls über die Hecke dem guten Freunde entgegen und der Pastor öffnete ihm die Tür in der Hecke. Im vollen Laufe stürzte der Konrektor herein, den Hut, das Sacktuch und den Stock schwingend. »Menschenkinder, Menschenkinder, einen Stuhl!« Er fiel auf den nächsten vollständig zu Ende mit seinen Kräften. »Menschenkinder, was kann dem Menschen passieren?« »Was kann der Schulmann erfahren auf seinem Ferienausfluge?« »Billa soll dir sofort ein Glas Grog bereiten. Du wirst Ida einen kranken Mann nach Hause bringen, wenn du nicht sofort Simila Similibus etwas ganz Heißes zu dir nimmst«, rief der Pastor. Ja, erkälten Sie sich nicht, Eckerbusch, rief die Pastorin. Ich bin sofort in der Küche, aber erst sagen Sie rasch, was Ihnen eigentlich begegnet ist und was Sie sowohl als Mensch wie als Schulmann erfahren haben. Windwebel ist hinter ihm drein, keuchte der Konrektor allmählich wieder atemschöpfend. Um den Grog bitte ich in der Tat, beste Freundin. Ich und die Witwe haben unser Möglichstes getan, ihn zurückzurufen. Eine halbe Stunde lang haben wir uns die Lungen aus dem Halse geschrien. Windwebel, Horacker, Windwebel, Horacker, stammelten Christian Winkler und sein Weib Billa wie aus einem Munde. Wer denn anders als Horacker? Horacker, der Räuberhauptmann. Wir, Windwebel und ich und er und die Witwe haben zusammen eine Flasche Chateau Mignon getrunken. Mit Horacker? Mit Horacker und Horackers Mutter, ganz vergnügt und friedlich, wie bei einem Picknick im Walde mit Damen und Kindern. Es ist mir selber jetzt wie im Traum, aber ein Zweifel an der Wirklichkeit des Faktums bleibt mir doch nicht übrig. Es war so, wir würden auch einträchtiglich Arm in Arm zusammen ins Dorf herniedergestiegen sein, wenn nicht der Narr der Windwebel unbedachtsam den Schlafwandler angerufen und ihn mit dem Staatsanwalt in das Gehölz zurückgescheucht hätte. Nun ist er, der Kollege, hinter ihm horakernd reingesprungen, als er uns entsprang. Die Witwe ist auf ihrem Baumstumpf sitzen geblieben wie ein anderer Klotz und ich habe es endlich für das Beste gehalten, hierher zu laufen und dich zu fragen, Christian, ob es nicht unsere Pflicht sei, noch einmal das Dorf aufzubieten und einen reitenden Boten nach der Stadt zu schicken. Jedenfalls dreht sich um mich das Weltall. Es ist in der Tat betäubend. Wir haben das Lottchen. Und er hat den Kord beinahe gehabt. So sage doch endlich etwas, Billa. Erst muss er vollkommen wieder bei Atem und bei klarer Besinnung sein und dann noch einmal ganz von vorne an erzählen. Solange ich mich nicht um das Weltall drehe, sehe ich gern so klar wie möglich und lasse mir vor allen Dingen keine Traumgesichter aufbinden. »Ganz wie die Proceleusmatica«, sprach der Konrektor Eckerbusch. Wem Gott ein braves und kluges Weib beschert, der ist gepflanzet wie ein Baum an den Wasserbächen, murmelte der Pfarrherr von Gansewinkel. Manchmal auch wie eine Mühle, murmelte der Konrektor, dieser aber bekam trotzdem seinen Grog und erzählte dem Pfarrhause von vorn an und ganz der Reihe nach, was ihm und seinem Kollegen Windwebel im Walde Sonderliches aufgestoßen war. 11. Kapitel. Wenn es nicht der Mensch war, der dem Auswurf der Menschheit durch die Nussbüsche nachsetzte, so war es ganz zweifelsohne der Künstler, der den malerischen deutschen Rinaldini bis auf ein Drittteil fertig auf dem Papier hatte und sich eben den Rest nicht entgehen lassen konnte. Und die Natur hatte den Kollegen Windwebel mit den gehörigen Beinen für eine solche Jagd nach dem Pittoresken ausgestattet. Lang, fleischlos, aber muskelkräftig waren sie ihm tadellos für solche und ähnliche Aufgaben gewachsen. Und er gebrauchte sie. »Halt den Dieb!« Vor sich in einer Entfernung von einigen hundert Bocksprüngen hörte er den Räuber rauschen. Und über Bach und Morast, durch Gebüsch und Hochwald ging die Jagd immer tiefer hinein in die Wildnis. Trotz seiner langen Beine und trotz der Hinfälligkeit und Verkommenheit des armen Teufels vor ihm hatte der Zeichenlehrer alle seine Spannkraft zusammenzunehmen. Aber nichts beflügelt die Schritte und die Siegesgewissheit des Verfolgers so sehr, als eben dieses Rauschen im Busch, die Angst des Ausreißenden, sei es Mensch oder Tier. Alle Jäger, Kriegsleute, Advokaten und schöne junge Damen wissen das und wissen darauf hin zu laufen. Letztere natürlich nur mit Bewilligung und unter der Oberaufsicht der Mama. »Jetzt soll der Racker dran«, keuchte der Kollege. »Und wenn's mich den letzten Zipfel der Lunge kosten würde, hey, ho, Racker, gib's auf, Kanaille!« Das war nun wieder recht unpolitisch. So leise als möglich soll man hinter dem Jagdstück hersetzen. Einen Mund mit einem Schloss davor soll der Krieg, die Diebeshetze und die Liebe in der Fahne führen. in hoc signo vinces. Noch einmal beflügelte der letzte Zuruf die Schritte des Flüchtlings auf das Bedenklichste für den Verfolger. Das Rascheln tönte ferner und Windwebel hatte die Beine noch länger zu strecken, während er die Zähne zusammenbiss. Sie waren jetzt ziemlich tief in das Unwegsame geraten, rundumher war der Wald still und die sinkende Sonne füllte ihn mit drückender Schwüle. Ohne sein mehrwöchentliches Fasten würde der Räuber auch diesmal wieder entkommen sein, doch alles, wie gesagt, hat sein Ende in der Welt, in dieser angstvollen Welt des Hintereinander-Dreinlaufens. Noch 5 Minuten lang rannte der Bandit allein auf einer neuen Waldblöße, bekam ihn Windwebel zu Gesicht und damit war der Wettlauf entschieden. Sie flogen beide mit lang ausgestreckten Hälsen über diese Blöße, dann bauerte sich eine steile, von Heidelbeeren und Brombeeren überzogene Berglehne vor ihnen auf. Zwischen dem überwucherten Geröll eines alten verlassenen Steinbruchs ächzte Horacker noch 20 Fuß an dem Berge aufwärts, dann stürzte er zu Boden inmitten dieses Steinbruches und Windwebel über ihn hinschießend gleichfalls, und zwar auf die Nase. Aber der Räuber blieb liegen, wie er lag, während der Gymnasialzeichenlehrer so rasch als möglich wieder auf die Füße kam und mit der Nase zwischen dem Daumen, dem Zeigefinger, dem Mittelfinger und dem Ringfinger wütend schrie: »Auch das noch für die Kunst!« Es war ein kühler Fleck an diesem heißen Tage, diese in den Sandstein des Berges hineingearbeitete Höhlung. Die Vegetation hatte bereits seit langem wieder Besitz davon genommen und die Spuren der menschlichen Tätigkeit nach Möglichkeit verwischt. Buschwerk beschattete den Ort von den Felsentrümmern herab. Große Farrenkräuter wucherten zwischen dem Moose der Steine und von einer Seite tröpfelte und perlte es feucht hernieder. Ein winziges Quellchen hatte sich seinen Weg durch den Schutt und das Geröll gebahnt und suchte ihn in Miniaturwasserfällen weiter zu Tal. Auch die hohen Buchen weiter aufwärts der Berglehne warfen noch einen Teil ihres erfrischenden Schattens auf den Platz. »Die landschaftliche Umgebung passte mir«, sagte der Kollege Windwebel auf einem der Steinblöcke sich niederlassend und mit dem Auge des Künstlers umherschauend. Er saß, aber zu seinen Füßen lag der Räuber Horacker immer noch mit dem Gesichte im feuchten Grase und Moose, die Füße weit von sich streckend, mit den Händen sich an die alte Mutter Erde anklammernd, gerade so, als ob er sich gutwillig hingelegt habe, um das ihm Gebührende von mir in Empfang zu nehmen, wie der immer noch atemlose Künstler meinte. Lust hätte ich wohl dazu, und die Haselgärten wachsen mir gleichfalls in die Hand. Hochacker, Sie Ungeheuer, liegen Sie nicht zu verlockend da. Bauen Sie nicht allzu fest auf meine angeborene Gutmütigkeit. Ich kenne die Leute zu Dutzenden, die in meinem Fall bereits in voller Tätigkeit auf ihrem Hinterteil sich befänden. Wälzen Sie sich wenigstens auf die Seite, Mensch. Stöhnte der Verbrecher, das Gesicht womöglich noch tiefer in den Erdenboden vergrabend. Jawohl, war das der Dank für den guten Tropfen, auf den man ihretwegen verzichtet, Sie Lump? »Was für eine Tarantel stach Sie plötzlich, Horacker! Kennen Sie eine Tarantel? Eben teilt man noch seinen letzten Bissen mit solch einer Kreatur und im nächsten Augenblicke geht sie hin, geht sie durch und zwingt einen mitten in den Hundstagen, ihr nachzurennen. Es passiert gewiss nicht noch einmal, von diesem Platze stehe ich nicht wieder auf«, ächzte der Räuber in den Grund beißend. »Sie stehen nicht wieder auf von diesem Platze? Nein, lieber Herr, gehen Sie nur ruhig ins Dorf und holen Sie die Bauern, ich bleibe Ihnen sicher liegen. Gehen Sie dreist nach der Stadt und holen Sie Ihre Gendarmen und Ihren Herrn Staatsanwalt. Ich lasse mich abholen wie einen Klotz. Ich schwöre es bei dem allmächtigen Gott, ich habe es satt und laufe nicht weiter.« »Dann hätten Sie mir auch diese letzte Jagd sparen können, Horacker«, brummte der Kollege mit einem Farrenkrautwedel sich so viel Kühlung als möglich zufächelnd. Sie sind ja ein ganz gemütlicher Hahn, Horacker. Ein Gewissen haben Sie wohl nie gehabt.« Der Räuber schluchzte leise in das Moos und Gras hinein und der Zeichenlehrer sah mit immer ratloserer Miene auf den armen Kerl hin. »Am Ende geht das denn doch über allen Spaß«, murmelte er. »Zähle immer erst langsam 15, ehe du mir auffliegst«, sagt Hedwig. »Wir fallen ja immer noch früh genug in das Lachen der Leute hinein, Viktor.« »Und das Herze hat recht, selbstverständlich. Nun hat mich hier meine Leichtfüßigkeit wieder einmal in eine recht nette Situation gebracht. Gütiger Himmel, was fange ich jetzt mit diesem Narren an?« »Das ist ja fast noch schlimmer als ein ausgesetzter Säugling vor der Tür einer alten Jungfer. Der Specht da oben an der Tanne ist der einzige Vernünftige hier. Er bekümmert sich eben nur um sein Geschäft und hat noch nicht ein einziges Mal einen Seitenblick auf uns hier im Loche geworfen. Und kein Mensch weit und breit, den man um seine Meinung fragen könnte.« »Wenn ich nur den Kollegen Eckerbusch zur Hand hätte, aber der sitzt und tröstet die Witwe Horacker, wenn er nicht bereits ruhig mit ihr auf dem Wege zum Gänsewinkler Pastor ist. Muss es denn gerade stets unser einer sein, der alle halbe Stunde einmal in derlei Verdrießlichkeit, um es nicht stärker auszudrücken, hineinplumpst? Oh, Hedwig, Hedwig, so hat er mich richtig in den Klauen, der Räuber Horacker, und du hast mich nicht ohne Grund vor ihm gewarnt beim Abmarsch.« Er nahm den Kopf in beide Hände und versuchte es zu überlegen. Zu dem Schweiße der Anstrengung und des heißen Tages trat ihm beinahe auch noch der Angstschweiß auf die Stirn. Kurt Horacker blieb liegen, wie er war. »Wenn er mir nicht unter der Nase aus purer Bosheit verendet, höre ich ihn nächstens schnarchen. Dieser Mensch ist zu allem imstande. Horacker, Heda, holla, Horacker, zum allerletzten Male fordere ich Sie nun auf, mir wenigstens noch einmal Ihr liebes Gesicht zu zeigen. Horacker, ich prügle Sie wirklich, wenn Sie sich nicht wenigstens noch mal 5 Minuten lang auf die Seite drehen.« Dieser Nachdruck half endlich. Der fühllose Bösewicht stöhnte wiederum aus tiefster Seele und wendete sich halb auf die Seite, dem Zeichenlehrer somit seine ungewaschene, verwilderte, abgehungerte Physiognomie zukehrend. »Nachher spreche mir einer noch von einem anderen Menschheitsjammer«, murmelte der Kollege Windwebel. »Den Doktor, den Apotheker und ein paar barmherzige Schwestern, aber nicht die Gendarmerie und die Gänsewinkler Bauernschaft haben wir hier nötig. Horacker, Kortchen, ein Schluck Rotwein kann ich euch leider nicht mehr bieten. Nun sagen Sie, das war also Ihre Frau Mutter, die alte Dame, die Sie am Jackenzipfel uns aus der Wüste zuführte.« Da heulte der Räuber unter strömenden Tränen heraus: »Hier ist mein einzigster Hosenträger, der noch am Knopf hält. Den anderen habe ich schon bei einer anderen Jagerei im Busch gelassen. Hinge ich nicht schon längst dran am ersten bequemen Ast, wenn die alte und noch eine andere nicht wäre?« »Noch eine andere?« flötete Windwebel. »Oh, wenn doch jetzt der Kollege Neubauer hier säße. Dem Kollegen Neubauer gönnte ich den Genuss im Ganzen und Vollen, und der Kerl wäre auch der richtige Mann, sich nicht die geringste Nuance des Erlebnisses entgehen zu lassen. Das wäre ein Stoff für eine Idylle. Daraus würde sich etwas machen lassen in Hexametern. Noch eine andere?« »Ja, noch eine andere«, knirschte der Räuber zwischen den Zähnen. »Mein Lottchen. Ob sich was draus machen lässt, weiß ich nicht, aber es, das Lottchen Achterhang und die alte Frau und ich, wir sind 3. Die ganze andere Welt rechne ich nicht mehr.« »Grüße, mein Lottchen, Freund«, murmelte der Zeichenlehrer und zeigte sich durch das Zitat wenigstens als ein klassisch gebildeter Mensch in seiner Ratlosigkeit. »Also, ihr 3 seid 1. Ich wollte, ich hätte Hedwig hier, aber die steckt zu Hause frische Gardinen auf.« Ein heller, lieblicher Strahl aus einem zierlichen jungen Heimwesen glänzte in die unbehagliche Verstörtheit der Stunde. Windwebel schüttelte sich und dann schlug er mit der Faust auf den nächsten Steinblock und rief: Wenn ich Verse drauf machen könnte, würde es mir sicherlich gleichfalls gemütlicher zumute sein, aber selbst mein Skizzenbuch gebe ich hier auf. Horaker, wir sitzen hier leider Gottes gänzlich ungestört. Ihren Atem haben Sie zum Teil auch allgemach wieder gewonnen. Es drängt mich immer mehr an Ihre Harmlosigkeit als an Ihre Ruchlosigkeit zu glauben. Erzählen Sie mir von sich und Ihrem Lottchen. In das Arbeitshaus kann jeder kommen. Aber auf die korrupte Idee, in einer Gegend und unter einer Bevölkerung wie die unsere sich als Räuberbande zu konstituieren, fällt doch ein gewöhnlicher Mensch nicht jeden Tag. Ich schwatze nicht aus der Schule. Darauf können Sie sich verlassen, mein Bester. Und Sie gehören gewiss und wahrhaftig nicht zum Gerichte? Wie wir Ihnen vorhin bereits mitteilten, durchaus nicht. Zu einem Schulmeister hat uns der liebe Gott in seinem Zorn gemacht. Und mich zu einem Schinder, Hannes, obgleich ich auf die Schneiderei gelernt habe, rief Kurt Horaker und setzte sich aufrecht. Liebster, lieber Herr, was kann einer dafür, wenn einer was wird, was er werden soll? In die Schule und in die Kirche gehen hilft gar nichts dagegen. »Ich wünsche den Kollegen Neubauer immer inniger hierher«, murmelte Windwebel. »Er nennt mich, weil er das N grammatisch für richtiger hält, Herr Zeichnenlehrer. Und er ist ein Philosoph und versteht sich auf alle Nuancen in der Welt. Er würde mir sagen können, was er von diesem Philosophen da hält.« »Ich will es Ihnen selber sagen, was ich von mir halte, so gut ich es eben weiß, Herr Lehrer«, sagte Horaker. »Andere Leute kennen einen doch nicht ganz genau, nicht einmal die Herren Gerichtsherren, nicht einmal der Herr Pastor Winkler. Ja, in die Besserungsanstalt aber kam ich von Rechts wegen. So einem wie unser einem ist das am Ende auch ganz egal, und wie ich das Mädchen kenne, so wird's dem auch einerlei, zumal da es doch auf meine Besserung auch für es abgesehen war. Ich habe auch mit Vergnügen die Schneiderkunst in der Anstalt gelernt, obgleich ich von Natur nicht dazu angestiftet bin im Dorfe. Oh, ich wollte mir heute schon dadurch forthelfen in der Welt und meiner Alten auch. Sehen Sie, lieber Herr, unser einer hat manchmal auch seine Gedankenspiele, wenn die auch nicht so fein sind als die der gelehrten Leute und der reichen Bauern. Das ist wie Hanfzwirn und Seidenzwirn. Zwirn bleibt's beides doch, und der Herr Korrigendenpastor hat mir selber mit Abwickeln helfen, dass ich erst in meinem Sinn und nachher auch in der Wirklichkeit wieder ein ordentlicher Mensch würde. Nämlich, da wäre ich, wenn ich mit einem guten Zeugnis herausgekommen wäre, zuerst in die weite Welt gegangen, auf die Wanderschaft damit, dass ich den Arbeitshausgeruch aus dem Rocke verloren hätte. Oh, und es hätte mir schon gelingen sollen. Dann hätte ich mir in der Fremde, und wenn's in Amerika hätte sein müssen, eine gute Reihe harter Taler zusammengearbeitet, und wenn das Mädchen auf mich gewartet hätte, wie es mir das tausendmal fest versprochen hat, so, ja, so. Das Denken an das, was hätte sein können, überwältigte den armen Schlucker vollständig. Er weinte bitterlich und wischte sich die hellen Tränen mit den hageren Schmutzhänden und dem Jackenärmel ab. Körperlich verschönerte er sich gar nicht dadurch, aber geistig wurde er immer hübscher in den Augen Windwebels. »Nehmen Sie sich Zeit, Horaker«, sagte der Zeichenlehrer, »unser einer hat's auch nicht ohne seine Kämpfe in seiner Stellung in die Welt gebracht.« »Ach, Schatz, lieber Schatz, die Wanderschaft ist kein Spazierengehen.« »Kennen Sie den Vers auch?« »Ja, Sie haben wohl gut singen.« »Sie haben ein Taschentuch in der Tasche, mit dem Sie sich bedienen können.« »Mein Lottchen hatte sich gerade das erste halbe Dutzend in seinem Leben gekauft, als mich der Dragoner nach der Stadt abholte. 400 Taler Gehalt und ein Taschentuch in der Tasche«, murmelte der Kollege Windwebel. »Oh, hätte ich doch Hedwig hier.« Und er sah die Sonne über die Blumentöpfe in sein Fenster scheinen und vernahm leise das fröhliche Stimmchen, das ihm nachrief: »Du hast doch nichts vergessen, Viktor? Gestern bist du ohne Halstuch ausgegangen.« Er hatte wirklich von neuem Gelegenheit, sich mit dem Taschentuch die Stirn zu trocknen, denn es ging auch ihm mancherlei durch den Sinn, was von früheren, ziemlich verwahrlosten Jahren redete, wo auch er auf der Wanderschaft war, unter der festen Überzeugung, dass er es doch noch zu etwas bringen werde in der Welt. »Erzählen Sie weiter, Kollege«, sagte er, ein wenig zerstreut, und der Räuber fuhr fort in seiner Generalbeichte. »Was alles der Mensch auf seiner Haut und in seiner Seele erdulden mag, das war mir so ziemlich bekannt, und Gansewinkel hatte mir das Maß dazu genommen, seit ich drin jung wurde. Hunger, Durst, Frost, Hitze, Wehtage, Grobheit, Prügel und Verschimpfierung war mir allgemach wie auf den Leib gearbeitet. Aber auf eines war ich noch nicht eingerichtet, nämlich verrückt zu werden. Und da war ich nahe dran, gerade als es sich mit mir zum Besten wenden wollte. Was hätten Sie denn gesagt, wenn da einer gekommen wäre und hätte Ihnen ins Ohr geflüstert, »Hier sitzest du, Rindvieh, und besserst dich auf Staatskosten, und draußen geht sie in der Freiheit herum und kümmert sich den Teufel um dich. Au contraire, sie lacht nur über dich und heißt dich einen Zuchthäusler, von dem ein rechtliches Mädchen, das jeden Tag heiraten kann, nicht schlecht genug denken kann. Der Pastor Winkler und die Frau Pastorin haben ein für dich Lumpen viel zu feines, frommes Ding aus ihr fertig gemacht. Kurt Horaker, sie pfeift jetzt nur noch auf dich. Nun sagen Sie wohl, bester Herr Lehrer, weshalb haben Sie sich denn nicht genauer erkundigt, Horaker? Aber erkundigen Sie sich mal in einer Besserungsanstalt genauer. Der Herr Direktor und der Herr Inspektor und der Herr Prediger und die Aufseher sind doch auch nur Menschen und keiner sitzt ganz in dem anderen. Alles ist mit Worten auszurichten in der Welt, das Gute und das Schlechte, das Schlechte und Schlimme aber zuerst. Fragen Sie nur mal als Korrigende Ihren Direktor oder Prediger nach Ihrem Mädchen und hören Sie die Antwort, die Sie kriegen. Nachher wenden Sie sich doch lieber an den Halunken, der Ihnen, ohne dass Sie ihn bitten, ins Ohr flüstert, und wenn er auch nur lügt, weil es ihm selber schlecht geht und er selber rabiat ist. Der mich rabiat gemacht hat, liegt am Nervenfieber auf dem Kirchhof. Aber ich bin durchgegangen, um mit meinen eigenen Augen zu sehen und mit meinen eigenen Ohren zu hören, wie mein Lottchen zu mir stehe und dass er gelogen habe. Wenn er noch lebte, müsste ich ihn wie einen tollen Hund totschlagen, und es ist sein Glück, dass er weg ist. Lieber Herr, der Mensch erträgt mit Pläsier, dass man über ihn weint. Aber dass man über ihn lacht, verträgt er nicht. Und Sie haben zu viel über mich gelacht in der Anstalt, hinter dem Rücken des Herrn Predigers und des Herrn Direktors und des Herrn Inspektors. Und so bin ich hier und liege hier um des Lachens wegen. Und ist das nun nicht schrecklich und lächerlich? Sagen Sie selber. »Sie sind ein ganz kurioser Gesell, Horaker«, sprach der Zeichenlehrer, seinen Banditen mit dem Kinn in der Hand höchst ernsthaft betrachtend. Er, Viktor Windwedel, gehörte gleichfalls zu den Leuten, über die man sich königlich amüsierte, und zwar auch bei Gelegenheiten, wo ihm gar nicht lächerlich zumute war. Und also war er jedenfalls wohl berufen, an dieser Stelle ein überlegtes Urteil abzugeben. »Lächerlich kommen Sie mir eigentlich nicht vor«, meinte er. Er sah sich auf seinem Wege durch die Welt und fand allerlei sauren, süßen und bittern Nachgeschmack auf der Zunge. Man wird nicht ohne allerhand Anstöße ein mittelmäßiger Maler und ein guter Zeichenlehrer. »O Hedwig, was haben wir beide umeinander ausgehalten«, wimmerte er. »Mein armes, kleines Mädchen, wie hat das Fatum uns den Weg in unser Behagen und unsere vier Pfähle mit Dornen besteckt? Was würde noch heute aus uns in dem nichtswürdigen Neste da hinter dem Busche werden, ohne den alten Eckerwusch? Dem Kegelclub würde es heute noch den allergrößten Spaß machen, uns in die Wildnis hinauszulachen, mich als Rinaldo und dich als meine Rosa. Ja, es ist so, Horaker. Auch ich habe mit dem alten Wedekind und den anderen Herren im Club über Sie gelacht. Geben Sie mir die Hand, Kollege. Für unser einen ist das Leiden, dass es viel zu viel verständige Menschen auf der Erde gibt. Hätten wir die Oberhand, wären wir in der Mehrzahl, so würde es sicherlich ordentlicher, ruhiger und solider dazugehen. Jetzt aber tun Sie mir den Gefallen und rappeln Sie sich auf. Es wird wirklich Zeit, dass wir nach Gansewinkel herunterspazieren und die Welt nehmen, wie sie ist, und die Leute drin, wie sie sind. Ich komme dem Herrn Pastor nicht wieder unter die Augen und der Frau Pastorin noch viel weniger. Ich bleibe hier liegen, heulte Kurt. Weil alles, was der Kollege Ihnen im Arbeitshause zugeblasen hatte, erstunken und erlogen war? Weil die guten Leute im Pfarrhause sich den weichsten Sitz in ihrem Himmel an Ihnen und Ihrem Lottchen verdient haben? Herr, Sie sind schlimmer als alle anderen und wollen das wohl gar noch Erbarmen nennen, schluchzte der Räuber. Gerade weil alles erstunken und erlogen war und gerade weil das arme Lottchen durch die Güte des Herrn Pastors und der Frau Pastorin 3 Meilen hinter Berlin auf mich wartet bei guten Leuten, bin ich jetzt so wie der Stein da und wie der Himbeerbusch dort und will mich selber gar nicht mehr fühlen und will gar nichts mehr und bleibe liegen, bis sie mich tot abholen. Meine Mutter hätte mich doch längst aus dem Walde ins Dorf hinuntergebracht, wenn es angegangen wäre. Mit einem Vierteljahr und ein paar Wochen heraus, frei und ein ehrlicher Kerl. Und jetzt so? In den Mäulern der Leute, von den Gendarmen gehetzt, schimpfiert über alle Umgegend weg als Mörder und Mordbrenner, und da soll einem dann nicht alles einerlei sein? »Wenn ich nur wüsste, was ich an seiner Stelle täte«, sagte der Kollege Windwebel in die Tiefe seiner Seele zu sich selber, laut sprach er, »Sie sind ein Esel, Horacker. Nehmen Sie es mir nicht übel.« »Das können Sie leicht sagen«, stöhnte der Räuberhauptmann und schien die beste Absicht zu haben, die Nase von neuem tief in das Moos und Gras des alten Steinbruchs zu drücken. »Sie sind ein Honoratiore und wissen ebenso gut als ein Gansewinkler, fetter Bauer, wie Sie sich helfen können. Mich aber bringen keine 10 Pferde mehr aus meinem Elend in die Höhe.« Und 6 Landdragoner sollen zumindest dazu gehören, um mich nach der Stadt zu schaffen, und wenn ich auch nur ein verhungerter Schneider bin. O Lottchen, mein Lottchen! Meine Hedwig hat auch über ihn gelacht, jedes Mal, wenn ich ihr eine neue Geschichte von ihm nach Hause brachte, rief der Zeichenlehrer. Der Kollege Konrektor hatte die Absicht, ihn im Winter auf dem Liebhabertheater im Casino vorzuführen, und jetzt sitze ich hier so mit ihm. Also, Horacker, Sie wollen nicht mit mir ruhig und vernünftig in das Dorf hinuntergehen? Horacker schüttelte stumm den Kopf. Gut. »Auf dem Buckel kann ich Sie nicht hinschleppen. Ich gehe also allein nach Gansewinkel und zeige der Frau Pastorin an, wo Sie zu finden sind. Die kann Ihnen ja dann den Kantor Böxendahl, Ihren alten Schulmeister, herausschicken, um Sie nach Hause zu holen.« »Den Herrn Kantor?« stotterte Horacker, der Räuberhauptmann. »Den braven Kollegen Böxendahl. Er hat Sie ja auch noch in der Schule gehabt. Was?« »Sie wollen doch lieber mit mir gehen?« »Ja, lieber als mit dem alten Böxendahl«, heulte Horacker dumpf, und der Kollege Windwebel sprach. »Sehen Sie, das ist brav von Ihnen. Sie sind ja ein wahrer Prachtkerl, wenn auch nicht der Erste, den vermittels der Fantasie die Courage von hinten her überkommt.« Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. März 2024.